NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 13. von 18 Abschnitten. Das erste Buch über den Riesen Gargantua liegt hinter uns und wir sind nun im zweiten angelangt, das von Pantagruel berichtet, des Gargantua Sohn. Wir haben von seiner Herkunft, Geburt und Kindheit gehört, natürlich immer wieder unterbrochen von Rabelais charakteristischen Exkursen, Eskapaden, Anekdoten und zuweilen absurden oder auch parodistischen Einfällen. Der traurige Umstand, dass Gargantua bei der Geburt seines Sohnes Pantagruel seine Frau bei der Bäcker verliert, gibt Rabelais Gelegenheit, ein sophistisches Problem zu erörtern. Gargantua, der zwischen zwei Gefühlen wie die Maus in der Falle zappelt, weiß nicht, ob er über den Tod seiner Frau weinen oder über die Geburt des Kindes lachen soll. Nach einigem Zögern heult er zuerst wie eine Kuh, lacht dann aber wie ein Kalb aus Freude über seinen Sohn und lädt die Hebamme zu einem Festmahl ein. Wie immer die lebenslustigste Lösung eines Problems. Das Riesenkind zeigt sich als ein gelehriger Schüler, der von dem besorgten Vater nach den Prinzipien einer fortschrittlichen Pädagogik erzogen wird. Hören Sie nun wieder Helmut Kraus. Kapitel 7. Pantagruel kommt nach Paris und sucht die Bibliothek von St. Victor heim. Als Pantagruel seine Zeit in Orléans trefflich ausgenützt hatte, machte er sich fertig, nach Paris zu ziehen, allwo er auch bald mit seinen Gefährten anlangte. Im Nu lief alles Volk zusammen, ihn zu begaffen, wie es ja eine alte Geschichte ist, dass die fahrigen Pariser Leut nach allen Noten albern und rappelköpfig sind. Sie hegten auch heimlich Furcht, er möchte das Rathaus an irgendein entferntes Plätzlein verrücken, wie sein Vater vormals die Glocken von Notre-Dame geholt hatte, sie seiner Stute um den Hals zu hängen. Als er eine Zeit lang in Paris verweilt, auch die Nase in alle sieben Künste gesteckt hatte, tat er den Ausspruch, in der Stadt ließe sich's wohl leben, aber übel sterben, weil die Bettler auf dem Gottesacker an den Gebeinen der Abgeschiedenen sich den Hintern wärmten. Er fand auch die Bibliothek von St. Victor über die Maßen gut ausstaffiert, besonders mit unterschiedlichen raren Büchern, die er aufstöberte. Wir setzen eine ausgewählte Liste hierher. Biga Salutis, der Seele Himmelsgespann. Husilatium Juris, der päpstlich Dekretenpantoffel. Der Theologiae Wirknaul, der galante Elefantenhoden. Der Bischöfe Giftkraut, ein Erlass der Pariser Fakultät in Betreff der unbeschnittenen Freibusigkeit der Weiberleut. Wie die heilige Kehltrut einer Nonne in Kindsnöten erschien. Ars in Societate anstandita forzendi, de suparum profitu et honestate suffendi, das Ehestandssäckel, der rechte Firlefanz, scholaren Kotfex, Tartaretus de modo cacandi, die römische Bannposaun, reverendi fratris lubini de stibicendis schinkibus libri tres, Pasquilli de Bratis in Fastibus Edendis, der Prälaten Dudelsack, Beda de Glosiositate Cutlium, Magister Eselskeulrippenrost über des Senfes Zweck bei Morgenimbiss, der Kapläne Schwanzsteuer, Geographia der Hölle, der Rechtsanwälte Fraßgier, die Kardinalisch Fledermaus, drei Bücher übers Haarvermessen, der Witwen kahlgewichstes Unterteil, die theologisch Schnapperklapper, der Mönche Ehestandsbräuch von einem ungenannten Verfasser, der Kanzlisten, Kopisten und Referendarien Knallstünker, immerwährendes Kalendarium für Gichtbrüchige und Aussätzige, von der Behaglichkeit des mönchischen Lebens, der Irrwisch Naturgeschicht, des Adels Maulkorb, der Damen Glöckelspiel, die Absetzbarkeit des Papstes, wie man den Teufel beschwört, der Ketzer Mohrentanz, das Schindluder der Bettelorden, der Mediziner Stuhlgang. Sutoris adversus quemdam qui vocivarat eum trugonotarem et quod trugonotares non sunt damnati ab ecclesia. der Apotheker Darmputz, der Chirurgen Lochschleck und andere mehr. Von diesen Büchern sind nur etliche gedruckt. Die meisten anderen kommen erst unter die Presse in der trefflichen Stadt Tübingen. Kaput 8. Gargantuas Botschaft an Pantagruel. Pantagruel befließ sich ausgiebig des Lernens und zog auch großen Nutzen davon, wie ihr euch einbilden könnt. Denn sein Verstand war doppelt gelötet und sein Gedächtniskasten hielt mehr denn 12 Sester. In währendem Pariser Aufenthalt erreichte ihn folgender Brief von seinem Vater Gargantua. Geliebter Sohn, unter allen Gaben, Gnaden und Vorrechten, womit der oberste Erzeuger, der allmächtige Gott, das Menschengeschlecht geschmückt und ausgestattet hat, erachte ich jene ganz besonders hoch und preiswürdig, wonach der einzelne und vergängliche Mensch eine Art von Unsterblichkeit erlangen und seinen Namen und Stamm trotz des eigenen Hinwelkens zur Dauer erheben kann. Was uns insofern verstattet ist, als wir in rechtmäßiger Ehe uns fortpflanzen mögen. Auf diesem Wege wurde uns zu einem Teil wieder verliehen, was unsere Ureltern im Paradiese durch ihren Ungehorsam verscherzt haben. So habe auch ich gerechten Grund, den gütigen Herrn zu loben, maßen er mein graues Alter in deiner grünenden Jugend hat wieder aufblühen lassen. Wenn es einmal seinem Ratschluss gefällt, meine Seele heimzuberufen, werde ich nimmer gänzlich schwinden, sondern nur meinen Aufenthalt ändern, denn ich vertraue, dass ich durch dich und in dir in sichtbarer Gestalt auf Erden weiter wandle. Drum war es mein stetes Bemühen, deine Tugend und Kenntnisse zu mehren, auf dass du nach meinem Abscheiden der Spiegel deines Vaters seiest, wenn auch nicht in der Vollendung, so doch im Streben. Und ob zwar mein hochseliger Vater Grangosier, dessen Andenken Gott segne, mich angehalten hat, in allen tüchtigen Kenntnissen zuzunehmen, mein Eifer auch seinen Wünschen folgte, ja noch darüber hinausging, ist dir nicht unbekannt, dass jene Zeit den Wissenschaften minder fördersam war als die jetzige, denn sie lag noch dumpf und finster und unerleuchtet. Indessen hat die göttliche Gnade mir vergönnt, das Licht der Wissenschaft wieder anzufachen, und mein Bemühen war so gesegnet, dass ich nunmehr zu den ABC-Schützen auf die Bänke sitzen müsste, der ich doch in meiner Jugend ein hochgeachteter Gelehrter war. Dies sag ich nicht aus eitler Prahlerei, sondern um dir dein Ziel noch höher zu weisen. Alle Künste und Wissenschaften sind bei uns wieder heimisch, vorab das Griechische, ohne dass kein Gelehrter bestehen kann, und mit ihm das Hebräische und Lateinische. Die Buchdruckerkunst ist in meiner Jugend dank einer göttlichen Eingebung in die Welt getreten, wohingegen die Erfindung des Pulvers und der Mordgeschütze teuflischen Einflüstern zuzuschreiben ist. Also ward es möglich, dass selbst die Räuber, Wegelagerer, Abenteurer und Stallknechte heutzutage gelehrter sind als zu meiner Zeit die Pfaffen und Professoren. Ja, selbst Frauen und Jungfrauen trachten nach dem Preis und überirdischen Manna sicherer Gelehrsamkeit. Darum ermahne ich dich, geliebter Sohn, deine Zeit ersprießlichen Studien zu widmen und wünsche, dass du dich der Sprachen völlig bemächtigest. Im Griechischen bilde deinen Stil am Platon, im Latein an Cicero. Vervollkommne dich in Geometrie, Arithmetik und Musik. Die Astronomie aber suche bis ins Einzelne zu ergründen. Dahingegen flieh die Astrologie und Sterndeuterei als eitel Lug und Trug. Widme dich der Kenntnis des bürgerlichen Rechts und eifere es auch philosophisch zu erfassen. Vertiefe dich allen Ernstes in die Naturkunde, auf dass dir kein Fisch in keinem Gewässer, kein Vogel, Baum, Busch, Gesträuch, Metall und Edelgestein fremd bleibe. Vernachlässige mir keinesfalls die Medizin und durch fleißige anatomische Untersuchungen erforsche jedwede Einzelheit über den Mikrokosmos, der sich im Menschen darstellt. Zu gewissen Stunden überließ auch die Heiligen Schriften wieder. Aber damit du nicht in Büchergelahrtheit versinkest, übe dich gleichermaßen in allen ritterlichen Fertigkeiten, auf dass du mein Haus und unsere Freunde gegen alle Übelwollenden mit gewappneter Faust zu verteidigen imstande seist. Um deine Kenntnisse zu erproben, darfst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern musst mit gelehrten Geistern Zwiespruch und öffentliche Kontroverse halten, woran es dir in Paris nicht mangeln kann. Salomo spricht: Die Weisheit flieht ein unedel Gemüt, und Wissen ohne Gewissen ist der Seele Verderb. Darum halte Gott in Herz und Sinnen, flieh die Sündhaftigkeit der Welt, trachte nicht nach eitlem Lose, denn dies Leben ist unbeständig, Gottes Ordnung aber währet ewiglich. Unterstütze und liebe deinen Nächsten, hab Ehrfurcht vor deinen Lehrmeistern, meide jeden, der anders und schlechter ist, als du sein möchtest, und verschleudere deine Gaben nicht in haltlosem Gebaren. Dafern du einmal glaubst, dass die Fremde dir nichts mehr zu bieten vermag, kehre hierher zurück, auf dass ich dich wiederschaue und vor meinem Heimgang noch segne. Gottes Huld und Gnade sei über dir. Gegeben zu Utopia am 17. März dieses Jahres. Dein Vater Gargantua. Der Inhalt dieses Schreibens erfüllte Pantagruel mit neuem Mut und starken Vorsätzen. Er studierte wieder mit brennendem Eifer und war so auf alle Wissenschaft erpicht wie der Funke auf trockenen Zunder. Kaput 9. Wie Pantagruel auf Panurg stieß, den er für zeitlebens lieb gewann. Als Pantagruel einstmals mit seinen Begleitern und etlichen Scholasten sich vor der Stadt in philosophischen Gesprächen erging, sah er von weitem einen Menschen kommen, der zwar wohlgebaut und artig von Zügen, dessen Äußeres aber so übel zugerichtet und schlecht imstande war, als sei er gerade den Hunden entronnen. Wie Pantagruel seiner ansichtig wurde, wandte er sich an seine Umgebung. »Achtet ihr des Fremden dort?« »Meiner treu. Fortuna scheint ihm nicht gewogen, aber an seinem Antlitz erkenne ich ein edles und würdiges Blut. Vorwitz und Vagesinn haben ihm wohl schlecht mitgespielt.« Wie jener ganz nahe war, hielt er ihn an. »Guter Freund, verweilet einen Augenblick und steht mir Red und Antwort. Es soll euer Schaden nicht sein, denn ich will euch von Herzen gern aus eurer jammervollen Lage befreien. Aber zuvörderst bekennt, wer seid ihr? Woher des Wegs? Wohin der Gang? Was euer Ziel? Wie euer Name?« Da antwortete der Fremde: »Lord, if you be so virtuous of intelligence, as you be naturally relieved to the body, you should have pity of me. For nature hath made us equal, but fortune hath some exalted and others deprived. Nevertheless is virtue often deprived, and the virtuous man despised. For before the last end, none is good.« Pantagruel schüttelte das Haupt. »Lieber Freund, ich kenne mich in eurem Wischiwaschi nicht aus. Redet in einer vernehmlichen Sprache.« Darauf der Wanderer: »Albarildim Gottfano dechmin brin alabo dordon falbrot rigium albaras. Nimport zadilirin almucatim micoprim al elmin entot dal heben ensuim.« »Versteht ihr, was er will?« forschte Pantagruel bei seinen Gefährten, und Epistemon meinte: »Ich glaub, so schwätzen die Antipoden.« Also bat Pantagruel: »Werter Herr, ich weiß nicht, ob die Mauren euch verstehen, aber von uns erfasst niemand eine Silbe.« Da hub der andere wieder an: »Signor mio, voi vedete per esempio che la cornamusa non suona mai, se la non ha il ventre pieno. Così io parimente non vi saprei contare le mie fortune, se prima il tribulato ventre non ha la solita refezione, al quale è avviso che le mani e gli denti abbiano perso il loro ordine naturale.« Ein Achselzucken war die einzige Antwort. Der Landfahrer öffnete von neuem die Lippen. Prugfrest frinst Sorgmand strocht dons pack brelle lang, Grabot Chavigny Pomardière, Rust Caldrac Montpellier, Huden Kalmuch Mönich Trupp. Wieder standen die Freunde ratlos und Pantagruel bedeutete: Potz, werter Mann, ich glaub, dass ihr ein unvergleichlicher Sprachmeister seid, aber redet jetzt klar und verständlich. Drauf jener: Berivin Eirawein Arawamerever Trorowopf, Mirimit Firivil Huruwungerever, Gereweberet Mirivir Speireweis Uruwund Trarawank, Uruwund Ferewegerere Welz Eurowoich Gorowot. Des freute sich Pantagruel. Jetzt, so meine ich, ist mir etwas aufgegangen. Das ist die Sprache meines Jugendlandes Utopien, oder es klingt dem ganz ähnlich. Sag, bist du dorten gewesen? Aber wieder unterbrach ihn der Ankömmling. Jam totius vos pietas permovet, egestate meam sola remini. Sinite, queso sinite, viri impii, quo me fata vocant abire, memores veteris ilius adagii, quo venta famelicus auriculis carere dicitur. Sackerlot! Aber könntet ihr denn nicht wie unser einer reden? O freilich, edler Herr, Gott sei Dank, dies ist ja meine Muttersprache, denn ich stamme aus der Touraine, dem Garten dieses schönen Landes. So gebt uns Nam und Herkunft kund, denn meiner treu, ich hab euch schon so lieb gewonnen, dass ich euch immer um mich haben möchte, so ihr nur bei mir bleiben wollt. Herr, sprach da der Fremdling mit Verneigung, mein richtiger und wahrer Taufname ist Panurk. Ich komme geradewegs aus der Türkei, wohin ich von Mytilene aus in die Gefangenschaft geschleppt worden war. Gern erzähle ich euch zu gelegener Zeit von meinen Irrfahrten. Aber fürs Erste hätte ich einem großmächtigen Übel abzuhelfen. Mein Gebiss ist scharf, der Magen leer, die Kehle dürr, der Hunger heftig, kurz, alles ist bereit. Wenn euer Gnaden mir angemessene Arbeit geben will, soll es euch eine Lust sein, mich bröckeln zu sehen. Weiset um Gottes Lohn das Nötige an. Pantagruel ließ ihn zu seiner Herberg führen und ihm ein gastlich Mahl herrichten. Er speiste ein erkleckliches und schlüpfte dann vollgestopft wie eine Gans ins Bett, schlief die Nacht durch bis zur Mittagszeit und war mit einem Satz und drei Schritten wieder am Esstisch. Kaput 10. Wie Pantagruel einen äußerst schwierigen Rechtsstreit schlichtete. Pantagruel war im Herzen der Ermahnungen seines Vaters eingedenk und trachtete danach, seine Kenntnisse auf die Probe zu stellen. Ließ also eines Tages an allen Straßenecken 9.764 Thesen anschlagen, so die tüfteligsten und zweifelhaftesten Punkte sämtlicher Wissenschaften betrafen. Erstlich disputierte er in der Strohgassen wider alle Professoren, Philosophen und Rhetoren und setzte sie blankweg erschlings. Dann hielt er seine Sentenzen in der Sorbonne gegen die ganze Theologenfakultät 7 Wochen hindurch von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr abends mit 2 Stunden Essenspause, um besagte Sorbonisten nicht um ihren gewohnten Mittagsschoppen zu bringen. Sie stellten sich wacker auf die Hinterfüße, aber all ihrer 7 Gescheitheit ungeachtet ließ er sie weidlich abfahren und machte offenkundig, dass der Doktorhut ihre Eselsohren nur notdürftig verhehle. Da ging der Ruf von seiner meistermäßigen Weisheit in der ganzen Stadt um, dass selbst die Waschfrauen, Hökerweiber, Garköche und Scherenschleifer mit den Fingern auf ihn deuteten und tuschelten, das ist er, was ihm indes nicht unlieb war. Damals nun schwebte ein Prozess zwischen 2 Edelleuten, von denen als Kläger Herr von Hintenküss auftrat und Herr von Windloch als Beklagter. Aber der Fall war dermaßen verknuppelt und diffizil, dass das Tribunal nicht mehr davon verstand als eine Kuh vom Brezelbacken. Die gerühmtesten und dickbäuchigsten Rechtsgelahrten von Frankreich, England und Italien hatten in 47 Wochen kein Bröselein von dem Streit aufknacken mögen, worüber sie all so desperat wurden, dass sie sich aus Ärger darüber schmählich beschissen. Als sie eines Tages ihre Hirne wieder vergeblich zermartert und verphilogrobolisiert hatten, wurden sie eins nach Pantagruel zu schicken, der durch seine Disputation so berühmt worden war, damit er den Prozess kläre, entwirre und nach gutem Juristenbrauch und bestem Vermögen schlichte. Zu dem Ende überlieferten sie ihm alle Akten und Schriftstücke, woran 4 starke Hodenesel zu schleppen hatten. Aber Pantagruel fragte: »Ihr Herren, die 2 Prozessierer leben doch noch.« »Jawohl. Was zum Teufel soll ich also mit den Papierstößen und Schmiralien? Wäre es nicht das Gescheiteste, die beiden in eigener Person zu vernehmen? Wozu die Nase in dieses Gekleckse von Kniffen, Umwegen und Rechtsbiegungen stecken? Sicherlich hat ein jeder von euch alles Erdenkliche pro und contra hineingestopft und den Fall nicht schlichter, sondern bloß verzwickter gemacht mit seinen überklugen Schlüssen und Zitaten aus allen möglichen Kommentatoren. Wie hätte einer von diesen Glossenreißern die Pandekten lesen können, die im zierlichsten Latein abgefasst sind, da sie selber das erbärmlichste Küchen- und Kaminfeger-Latein schreiben? Wie hätte solch ein blöder Narr die vernunftgemäßen Grundlagen aller Rechtsgelahrtheit verstanden, da er so wenig von Philosophie im Leib hat als mein Maulesel? Und gründen sich doch alle Gesetze auf die Natur- und Moralphilosophie. So es also euer Wille ist, dass ich mich dieses Prozesses annehme, schmeißt mir all diese Faszikel ins Feuer und dann lasst mir die 2 Edeln vorführen. Erst wenn ich sie vernommen habe, kann ich euch ehrlich und unumwunden Bescheid geben. Also wurden die Papiere, Register, Aufnahmen, Protokolle, Repliken, Dupliken, Reverse und Kopien verbrannt und Kläger und Beklagter in persona vorgeladen. Da fragte sie Pantagruel: »Ihr also führet diesen großen Prozess wieder einander?« »Ja«, sprachen sie. »Wer von euch ist der Kläger?« »Der bin ich«, versetzte Herr von Hindenküss. »Also berichtet mir Punkt für Punkt euer Anliegen ganz dem Sachverhalt gemäß. Denn Potsapperment, wenn ihr nur mit einem Worte flunkert, reiß ich euch den Kopf vom Hals, damit ihr merket, dass man vor Gericht der Wahrheit die Ehre gibt. Lasset nichts aus, fügt nichts hinzu und beginnet jetzo.« Kaput 11. Wie die 2 Herren ohne Anwälte vor Gericht sprachen. Da tat der von Hindenküss seinen Mund auf. »Werter Herr, es ist nicht gelogen. Eine Frau, die bei mir bedienstet ist, trug Eier auf den Markt.« »Bedeckt euch, Hindenküss«, sprach Pantagruel. »Schönen Dank. Aber mit 1 gerät sie um 6 Batzen zwischen die 2 Wendekreise gegen den Zenit hin, umso mehr, als die Gebirge in dem Jahr sehr karg an Vogelhirten waren, zufolge eines Aufruhrs bei den Firlefranzen, just am 1. Loch im Jahr, wo man den Ochsen die Suppe aufschüttet, damit die Hunde ihr Heu haben. Indessen die Ärzte meinten, sie könnten an ihrem Harn nichts Bedenkliches erkunden, da fern nicht die Obrigkeit in B-Moll verfügte, dass die Pocken nicht hinter den Kesselflickern herzupfen dürfen. Aber, ihr Herren, der Mensch denkt, Gott lenkt, und ein Fuhrmann brach kuhfällig seinen Peitschenstiel.« Da nickte Pantagruel. Recht schön, lieber Freund. Sprecht immer zu, aber ohne Hast und Jast. Ich verstehe den Fall. Fahret nur so fort.« »Wahrlich«, sprach der Herr von Hindenküss hinwieder, »nicht umsonst heißt es, ein Gescheiter wiegt 2 auf. Besagte Frau, die bei mir bedienstet ist, seufzte ein Stoßgebetlein und konnte sich mit der falschen Seite nicht zudecken, wonach ein eiserner Stockdegen auf sie knallte, dort, wo man die alten Tücher feilhält, mit denen man die Grillen beschuhnagelt.« Hier wollte der Herr von Windloch einen Einwand erheben, aber Pantagruel fuhr ihm über den Schnabel. »Heiliger Kylian, wer gibt dir Erlaubnis zu sprechen? Ich schwitze hier vor Mühsal, den Ausführungen des Gegenparts zu folgen, und du bringst mich schier aus dem Konzepto. Halt's Maul zum Teufel, du redest dein Schnipfel, wenn der hier fertig ist. Fahret fort, Herr von Hindenküss, und überstürzet euch mitnichten.« »Es bleibt zu erwägen«, redete dieser weiter, In der pragmatischen Sanktion steht davon nicht die blaue Bohne. Und der Papst gab jedwedem Urlaub, nach Belieben zu furzen, wenn es die Unterlage nicht bräunte, womit auch übereinstimmt, dass besagte Frau sich das Steißbein krumm trat. Trotzdem riet ihr Hans Kalb, ihr Sieben-Sippen-Suppenvetter, das Brimborium nicht zu waschen, sie hätte denn zuvor das Papier angezündet. Solches verursachte die üble Mär. Ich glaub auch dem Gegenteil in saza verbo dotis, denn nach des Königs Befehl hatte ich mich vom Scheitel zur Zeh mit einem Bauchpflaster gewappnet, um zu beobachten, wie meine Herbstler die Puppen tanzen ließen. Aufgrund all dieser Fakta beanspruch und heisch ich hiermit mein Recht, dass ihr, hochgepriesener Herr, voll Überlegung samt Kosten, Gebühren und Sporteln sprechen sollt. Pantagruel fragte, werter Freund, habt ihr euren Worten nichts mehr hinzuzufügen? Nein, euer Gnaden, ich hab den Tatbestand von A bis Z ohne Umschweif festgelegt. So habet ihr das Wort, Herr von Windloch. Fasst euch in Kürze, aber vergesst nichts von Belang. Kaput 12. Windlochs Entgegnung. Herr von Windloch hub an. Werte Anwesende, wenn das Unrecht so leicht erkannt würde als Mucken in der Milch, wär die Welt nicht so rattenzerfressen. Denn wenn auch jegliches, was mein Widerpart vorgebracht hat, in Bezug auf Silb und Faktum von echtem Pflaum ist, so sieht man doch das Knifflige und Hackige und wo der Has im Pfeffer liegt. Muss ich es nun hinnehmen, wenn ich meine Suppe auslöffle, dass man mir die Ohren mit dem alten Kindervers volldudelt, wer zu der Suppe Wasser trinkt, spantrocken einst ins Grabloch sinkt? Aber wenn eine arme Person in die Badstube geht, um Winterschuhe zu kaufen, fleust den Scharwächtern ein Klistier über das Spektakulum. Allein wie Gott will, ich halt still, bei Nacht sind alle Katzen grau und man braucht's mir nicht zu glauben, wenn ich's nicht bei Tag ans Licht zerre. Im Jahre 36 hat ich mir einen Stutzschwanz gekauft, der ganz echt im Garn gefärbt war, wie mir die Goldschmiede versicherten. Aber trotzdem häkelte der Notar sein etc. daran. Ich bin nicht gewitzt genug, um den Mond bei den Hörnern zu packen, aber die Gelehrten sagen mir, es sei das Weiseste, des Sommers im Keller Tinte und Papier zu mähen, denn abgesehen davon, dass die Rüstung nach Knoblauch schmeckt, frisst der Rost die Leber an, was das Salz so teuer macht. Werte Anwesende, als besagte Frau den Vogel auf den Leim lockte, konnte man sich nicht besser vor den Kannibalen schützen, denn mit einem Bund Zwiebeln als Rosenkranz in irgendeinem Maulwurfsloch, wenn der Speck in Sicherheit war. Es steht außer Zweifel, dass die vier fraglichen Ochsen ein sehr schwaches Gedächtnis hatten. Immerhin sagten meine Leute, wir kriegen den Fuchs, falls wir die Häge über die Windmühle schieben. Als er sich schriftlich mit ihm verständigt, wurden die Kühe flugs ausgehändigt. Ward auch in einer martingalischen Akte festgesetzt, worauf ein hoher Gerichtshof Rücksicht nehmen muss. Tunc quid juris pro minoribus. Es ist Brauch nach salischem Recht, wenn man sich in der Mitternachtsmetten verkältet, die bretanischen Weißweine zu wippen, die alleweile das Bein stellen. Also schließ ich, wie mein Vorsprecher, samt Kosten, Gebühren und Sporteln. Nach Beendigung dieser Rede fragte Pantagruel den Herrn von Hindenküss, »Habt ihr noch etwas zu erwidern?« Der aber entgegnete, »Nein, edler Herr, ich habe die Wahrheit gesagt. Macht also um Gottes Willen unserem Zwiespalt ein Ende, denn es kostet uns hier ein erkleckliches.« NDR Kultur